Bestehen, sich einzuschmuggeln. Es wäre Hochverrat, wenn jemand von uns eine solche Intrige Vorschub leistete. Die wundervollen Blumen, die mir Fräulein von Geschwitz gebracht. Sie werden sich doch jedenfalls als Herr kostümieren. Glauben Sie, dass mich das kleidet? Hier sind Sie wie ein Mann, ein Mann mag es nicht. Hatte genug. Du bist verstimmt. Ich muss gehen, Frau Doktor. Ich habe noch so viel für unseren Ball zu richten. Herr Doktor. Das mein Lebensabend, die Pest im Haus, 30 Jahre Arbeit und das mein Familienkreis, der Kreis hier meinen. Gott weiß, wie er mich jetzt wieder belauscht. Man ist ja seines Lebens nicht sicher, dass mein Familienkreis, der Perl hat Mut. Hat sich meiner Vernunft schon bemächtigt. Der Schmutz. Diese Gräfin eigentlich? Ich weiß nicht, sie will mich malen. Ich würde so gerne mit ihr ausfahren. Du weißt, dass ich heute auf die Börse muss. Du bist schlecht gelaunt. Seit Wochen und Monaten hab ich nicht mehr von dir. Dein Vorsehen sollte meine alten Tage erheitern. Du hast mich ja gar nicht geheiratet. Wen hätte ich denn sonst geheiratet? Was ändert denn das daran? Ich fürchte vieles, nur Gottlob eines nicht. Und das wäre deine Liebe zu mir. Gott sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Diese Parkette ist als Klippe, als Fallstricke. Ist doch zu klein für die große Welt und kann auch nicht so weit zu Fuß gehen. Wenn es auf nichts als auf Leben und Tod ginge, dann solltet ihr mich kennenlernen. Das Brüderchen wiegt nach seinem Liebeskummer nicht mehr als 40 Kilo. Ja, das ist schon mir gemacht. Du bist noch auf gar keiner richtigen Schule gewesen. Hier hat sich schon mancher die ersten Spuren verdient. Nur ja, keine Schüchternheit. Wenn ich nur wüsste, was ich ihr sagen soll. Das weiß sie schon selber am besten. Rauchen die Herren. Wir sind doch auch noch. Papa, Polizei, Direktor. Ich habe alles im Hause. Ich habe gestern ein Gericht gemacht. Was? Was hat ihr gemacht? Ein Gedicht! Mein Vater hat mir versprochen, wenn ich sie zusammenbringe und alleine lasse, hier wohnen wir fix jeden bösen Tag. Soll ich es ihr vielleicht zuerst vorlesen? Was meint ihr denn? Sein Gedicht, er will sie zuerst auf die Folter spannen. Die Augen, ja, die haben sie seit 8 Tagen um ihren Schlaf gebracht. Wir sind erledigt. Wir beide sind erledigt. Wir suchen erledigt. Wir erwarten Besuch. Sie sind in eine nette Gesellschaft geraten. Was sind das für Blumen? Warum denn? Damit man von außen nicht aufschließen kann. Ist er denn nicht auf der Börse? Oh du, aber er leidet an Verfolgungswahn. Ich nehme ihn auf die Füße und jupp, dass er an der Decke fließen sei. Sehen Sie sich bitte den Bizeps an. Granit, Schmiede, Eisen, genau. Matinee wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe... Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Sollte ich dir das nicht lieber verschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Deine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlauben darf, dich zu kennen. Als ich mich im Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Du scheinst deinen Mann um das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. Was haben Sie denn? Nicht. Herr Doktor. Er scheint mir heute so weinerlich. Nicht. Man ist auch nur ein Mensch. Was ich immer am höchsten an dir schätzte, ist deine Charakterfestigkeit. Du bist mir so vollkommen sicher, wenn du auch fürchten musstest, dich deshalb mit deinem Vater zu überwerfen, so bist du trotzdem immer wie ein Bruder für mich eingetreten. Es ist nun einmal mein Los, bei dem leichtsinnigsten Gedanken immer das Allerbeste zu erzielen. Du bist der einzige Mann auf dieser Welt, der mich beschützt hat, ohne mich von mir selbst zu erniedrigen. Hältst du das für so leicht? Mein eigener Sohn! Mit deinen Gottesgaben macht man seiner Umgebung zu Verbrechern, ohne sich träumen zu lassen. Ich hab auch nur Fleisch und Blut, und wenn wir nicht wie Geschwister nebeneinander aufgewachsen wären. Deshalb gebe ich mich auch nur dir ein, ganz ohne Rückhalt, denn bei dir hab ich nicht zu fürchten. Ich versichere dir, es gibt Augenblicke, wo man gewältig ist, sein ganzes Innere einstellt zu sehen. Aber sprechen wir nicht davon. Sind Sie krank? Was ist das? Er zittert wie im Fieber. Gnädige Frau! Herr Doktor! Gleich auf! Was meintest du früher mit den Augenblicken? Gewärtig ist, sein ganzes Leben erstattet zu sehen. Ich wollte nicht davon sprechen. Ich hab dir wehgetan, was will ich mehr davon anfangen? Versprichst du mir das für immer? Meine Hand darauf. Was tust du? Da ist noch einer! Thank you. ich im Jenseits ich auf den Augen reibt. Wo dieser Hand, was findest du darum? Was findest du darum? Redaktion weiß keiner, was er schreiben soll. Sie können hier nicht hinaus. Lassen Sie mich durch. Sie rennen ihm in die Arme. Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Er kommt. Himmel, Tod und Wolkenbruch. Balkon hinunter! Er ist Akrobat! Du Kreatur, die mich durch den Straßenkot zum Markatore schleift! Und Würgänge, unabwendbares Verhängnis, du Freude meines Alters, du Hinterstrick! Wie gefällt dir denn mein neues Kleid? Weg mit dir, sonst liegt dir's morgen wieder den Kopf! Mein Sohn spielt in seinem Blute. Ich muss mich retten, begreifst du mich? Du sollst es dir selbst applizieren. Das geht dir nicht los. Soll ich dir die Hand führen? Ist er denn gewonnen? Was war das? Nichts. Du leidest an dem Wurf. Hast du mir Männer versteckt? Ist sonst noch ein Mann bei dir auf Besuch, hahaha! Kommen Sie durch den Rauchfang herunter? Retten Sie mich vor ihm! Oder sind Sie auch Akrobat? Sag du mir nicht! Jetzt müssen Sie schon zum Dini bleiben! Es ist noch genug für dich drin, komm zu Ende. Ich kann meinem Diener nicht helfen, meine Stirn zu verzieren. Komm zu Ende. Du kannst sie schon wiedersehen. Was wäre noch übrig, damit morgen ein Nächster seinen Zeitvertreib finde, wo ich vor Abgrund, geschauert, ins Helfsmoor, im Nacken und ich vor mir. Ich mich scheiden lassen, lässt man sich scheiden, wenn die Menschen ineinander hineingewachsen und der halbe Mensch mit. Siehst du dein Bett mit dem Schlagwort auf? Ich will, ich will dir die Mühe abnehmen. Wenn sich die Menschen umbringen, Was seh ich denn kommen? Du bist der Nächste. Helfen Sie mir, ihn auf mich zu bringen. Nein, nein! Nein! Ins Schlafzimmer! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich von der Stelle! Sie sind schon hier! Ich von der Stelle! Du kannst mich nicht im Gericht ausliefern! Wieso nicht? Alva, verlang, was du willst! Lass mich nicht im Gericht ausliefern! Ich muss sie doch! Sie fallen! Es ist schade um mich! Ich bin noch jung! Ich will dir treu sein mein Leben lang! Ich will nur dir allein! lässt auf sich warten wie ein Kapellmeister. Ich beschwöre Sie, sprechen Sie nicht. Es will mir ganz und gar nicht einleuchten, dass Sie sich dabei sogar noch zu Ihrem Vorteil verändert haben soll. Sie ist herrlicher anzuschauen, als ich Sie je gekannt habe. Wenn ihr die Cholera eben so gut angeschlagen hat wie Ihnen, das muss den heruntergekommenen Landstreicher zum Mastschwein machen. Und jetzt soll der Mensch erfahren nicht mit, ob ihnen ihr Befreiungsplan gelingen wird, scheint mir immer noch zweifelhaft. Aber ich finde keine Worte für die Bewunderung, ihre Opferung, ihre Tatkraft, ihre übermenschliche Todesverachtung einflößen. Ich weiß nicht, Fräulein von Geschwitz, wie reich Sie sind, aber die Ausgaben für diese Bewerkstelligungen müssen Ihre Vermögensverhältnisse zerrüttet haben. Darf ich Ihnen ein Darlehen von 20.000 Mark anbieten, dessen Herbeischaffung in warmem Geld für mich mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden wäre? Da ist er endlich! Was? wachen her 10.000 Mal. Ich danke, nein! Ich bitte Sie, sie zu nehmen. Kommen Sie doch endlich! Oh, mein Fräulein, es ist ja nur ein Katzensprung zum Spital. In 5 Minuten bin ich so mit gehen ihr wir hier. Hier gehen Sie näher. Wollten der verrückten Rakete noch Geld geben? Was geht Sie das an? Meine Vermögensverhältnisse sind auch zerrüttet. Zuerst habe ich volle 3 Monate im Krankenhaus gelegen, um das Terrain zu sondieren, nachdem ich mir die Qualitäten zu einem so ausgedehnten Aufenthalt auch erst mühsam zusammenhausiert hatte. Jetzt spiele ich hier bei Ihnen, Herr Doktor, den Kammerdiener, damit keine fremde Bedienung ins Haus kommt. Und schließlich bedenke ich, aus ihr die graziöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit zu machen und setze deshalb gerne mein Leben aufs Spiel. Wo hat je ein Bräutigam mehr für seine Braut getan? Fräulein von Gischwitz hat Ihnen doch jeden Pfennig, den Sie ausgegeben haben, zurückerstattet. Soviel ich weiß, beziehen Sie außerdem noch ein monatliches Salär von 500 Mark von ihr. Es fällt mir manchmal ziemlich schwer, an ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Dagegen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie, wenn Ihnen das heroische Unternehmen der Gräfin Gischwitz nicht zugute gekommen wäre, heute ohne einen Pfennig irgendwo betrunken in dem Ringstein lägen. Und was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie das Käseblatt, das Ihr Vater redigierte, nicht um 2 Millionen veräußert hätten? Was arbeiten Sie denn? Sie haben eine Schauderoper geschrieben, in der die Waden meiner Braut die Hauptfiguren sind und das kein Hoftheater zur Aufführung bringt. Sie Nachtjacke, Sie! Sie Schnotterlumpen! Wer ist das? Das ist meine Braut. Seit einem vollen Jahre habe ich sie nicht gesehen. Die können doch noch nicht zurück sein. Zum Henker, so schließen Sie doch auf. Verstecken Sie sich. Mit wem habe ich Sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her? Aus der Korrektionsanstalt, aus der ich heute früh ausgebrochen bin. Was wollen Sie von mir? Bitte helfen Sie mir. Ich habe einen Plan, um die Frau zu befreien. Von wem sprechen Sie denn? Was ist das für ein Plan? Und was wollen Sie von mir? Die Frau kann Ihnen unmöglich zugleich tätig sein, dass ich Ihnen das sagen muss. Was Sie vor dem Untersuchungsrichter zu tun Bester Entlastungszeuge. Aber man glaubte mir nicht. Ich wurde nicht verleumdet. Wünsche der Herr Baron den Kaffee im Klavierzimmer oder auf der Veranda. Wo kommt der Mensch hier aus derselben Tür? Ihr sprach aus derselben Tür heraus. Ich habe ihn in die genommen. Er ist zuverlässig. Nicht dumm. Sie haben uns gefehlt, wenn Sie mir noch einmal die Augen tappen, dann schlage ich Ihnen den Kürbis zum Ei zusammen. Seien Sie doch ruhig. Nicht dumm. Wissen Sie denn nicht, dass die Frau seit 3 Wochen tot ist? Das ist nicht wahr! Was wissen denn Sie? Bitte lesen Sie da, da, die Mörderin des Doktor schön an der Kolle. An der Kolle erkrankt. Da steht nicht, dass sie gestorben. Was will sie denn sonst? Sie liegt seit 3 Wochen auf dem Friedhof. Gleich links um die Ecke hieben die Misthaufen. Ist es wahr, dass sie tot ist? Gott sei Dank, ja. jetzt hinaus. Also gehen Sie jetzt bitte. Ich mich wundert, dass Sie die Blümel nicht auch Ihr Portemonnaie nicht zur Verfügung gestellt haben. Ich verbitte mir Ihre Unfähigkeiten. Der Junge ist im kleinen Finger mehr wert als Sie. Da kommt sie, meine Braut, die zukünftige, pompöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit. Die Grenze, Himmel, Tod und Wolkenbruch. Langsam, ich kann nicht so schnell. Woher nimmst du die Schamlosigkeit, mit einem solchen Wolfsgesicht hier zu erscheinen? Halt die Schnauze! Ich laufe nach der Polizei, ich mache Anzeige. So was wird sich in Trikots sehen lassen. Ich bitte Sie, die Frau nicht zu beschimpfen. Beschimpfen nennen Sie das. Ich habe mir dieses Skelettes wegen diesen Bauch angefressen. Ich bin erwerbsunfähig, aber mich soll hier auf der Stelle der Blitze schlagen, wenn ich mir nicht eine Lebensrente aus Ihren Betrügereien herausknoble. Ich laufe auf die Polizei. Glückliche Reise. Lauf, lauf. Der wird sich hüten. Den sind wir los. Gott sei Dank. Und jetzt besorge ich die Schlafwagen, Billette. In einer halben Stunde hol ich dich. Schon gut. Guten Morgen, Doktor. Guten Abend. Angenehme Ruhe. Auf Wiedersehen. Viel Vergnügen. Noch jetzt nicht, wie die Ereignisse eigentlich zusammenhängen. Oh, die Geschwitz hat das sehr klug eingerichtet. In Hamburg muss diesen Sommer die Cholera so furchtbar gewütet haben. Darauf gründete sie ihren Plan zu meiner Befreiung. Sie nahm einen Krankenpflegerinnenkursus, reiste nach Hamburg und pflegte die Cholerakranken. Bei der ersten Gelegenheit, die sich bot, zog sie die Unterkleider an, in denen eine Kranke gestorben war. Am selben Morgen reiste sie noch hierher und kam zu mir ins Gefängnis, in meine Zelle. Als die Aufseherin draußen war, vertauschten wir beide dann rasch unsere Unterkleider. Das also war die Ursache, weshalb die Geschwitz und du am gleichen Tag an der Cholera erkrankten. Gewiss, das war der Grund. So lagen wir in demselben Krankenhauszimmer zusammen. Die Geschwitz bot alle Mittel auf, um uns einander so ähnlich wie möglich zu machen. Vorgestern wurde sie als geheilt entlassen. Eben kam sie zurück und sagte, sie habe ihre Uhr vergessen. Ich zog ihre Kleider an und dann ging ich fort. Jetzt liegt sie dort drüben als die Mörderin des Dr. Schön. Mit einem Bild kannst du es immer noch aufnehmen. Aber im Gesicht bin ich doch schmerzlich gefahren. Du sah schrecklich elend aus, als du hereinkommst. Deine Lippen sind allerdings etwas schmal geworden. Graue dich von mir. Dieser reizende Handschuh behält. Vater verblutet hat.